Punkt. Er weiß es noch nicht, aber seine Haut hat sich bereits von seinem Körper gelöst und wartet darauf, abgestreift zu werden, damit er endlich wachsen kann, Kreise im Sand ziehen und die Sonne verschlingen. Ein Haarriss im Glas, das Spiegelbild verdoppelt sich, dann ein Sprung, befreit, bereit. Endlich die Logik. Die Formel, die Kurven. Das alles verstanden. Er streckt seine Arme und Beine aus, schmatzt und macht sich auf in die Nacht. Neulich sah ich ein Meme, das die sich über die Jahre verändernden Designs des Toys R Us Giraffenmaskottchens Joffrey zeigt. Alle Darstellungen des Maskottchens waren im klassischen Comic-Stil gehalten. Nur unter 2001 wird Joffrey durch ein gefiltertes Foto einer echten Giraffe dargestellt. Das Meme behauptet nun in der Unterschrift, es sei unmöglich, Toys R Us Geschichte zu erzählen, ohne zu erwähnen, dass Joffrey durch 9/11 für einen kurzen Moment die Unschuld verlor. Für einen kurzen Moment gerissen aus der Comicwelt, aus den Versprechungen des ausgehenden Millenniums. Ein Glitch in der Matrix, unheimlicher Realismus. Seit Mitte der Nullerjahre dann wird Joffrey wieder zur klassischen Illustration. Diesmal allerdings ohne die dicken, schwarzen Outlines, die Joffrey bis 2001 zusammengehalten hatten. Weg sind die Linien, die Kurven, der Halt. Ein Blick in den Abgrund, wenn man so will. Zeitgemäße, schicke Farbflächen formen jetzt das erbarmungslose Giraffengrinsen. Mit ungefähr 13 Jahren hatte ich einen eigenartigen existenzialistischen Ekel, ausgelöst durch gedruckte, fröhliche Comicfiguren, zum Beispiel auf Lebensmittelverpackungen. Ich kam irgendwie nicht klar mit diesem Lachen, für immer gefroren auf dem Plastik, erbarmungslos den Kontext ignorierend, vollkommen sinnentleerten Frohsinn senden müssend. Und das im Endeffekt ja nur, um Kinder zum Quengeln zu animieren. Oder gar zum Weinen? Dieses fassadenhafte Lachen bedeutete für mich vor allem eins: Grausamkeit. Ein fröhlicher Clown in den Lungen einer Schildkröte, ein anthropomorpher Tigerkumpel in einem Autowrack, aus dem verflüssigte Menschen heraustropfen, ein hüpfender Elefant in Turnschuhen und Baseballcap, vergilbt von der UV-Strahlung, viel zu hoch allerweil, während es schon lange keine Rüsseltiere mehr gibt. Wie soll man das als Kind ertragen, geschweige denn als Erwachsener? Punkt. Das mit der Euphorie ist eigentlich recht einfach erklärt. Stell dir zwei Sinusfunktionen vor. f1x ist gleich Sinus x plus Phi und f2x ist Sinus x. Phi bezeichnet hier jeweils die Verschiebung der ersten Kurve auf der x-Achse. Diese zwei Kurven in deiner Brust schwingen hin und her. Ihre Addition steht für deine innere Verfasstheit. Je nach der Verschiebung Phi ergeben sich kleinere oder größere Amplituden der ewigen Auf- und Abbewegung der beiden rastlosen Kurven. Wenn du aber eine der beiden Funktionen exakt um die Kreiszahl Pi verschiebst, dein Phi ein Pi ist, dann heben die beiden Sinuskurven sich in der Addition gegenseitig auf. Es kehrt plötzlich eine ungewohnte Stille in die Kurve ein. Frieden, Ausgeglichenheit, tröstende Ruhe. Euphorie, obwohl ja deine beiden Brustkurven immer noch schwingen, sind die Amplitude und die Frequenz der addierten Kurven in diesem Moment 0, so einfach ist das. Harmonie. Pi. Zen. So, jetzt musst du nur noch herausfinden, wie man das Phi einstellt, und ewiger Euphorie steht nichts im Wege. Einmal zog Archimedes Kreise in den Sand. Und dabei nicht gestört zu werden, war ihm wichtiger als sein Leben. Er war im Flow der Kreise aufgegangen und nichts war schlimmer, als da herausgerissen zu werden. Komma. Wie sehr hatte ich bis zum Moment Pi doch das Tanzen gehasst. Erbärmliches Gebalze, den Arsch stundenlang hin und her bewegen, sinnloses Oszillieren zwischen zwei Punkten. Und überhaupt, wohin mit den Armen und Beinen, dem Hals, diesen lächerlichen Extremitäten? Und jetzt gibt es nichts, bei dem ich meine Linien besser und gleichmäßiger in den Sand gezogen bekomme. Ich schwinge zwischen 1 und minus 1, meine Arme und Beine wissen endlich wohin mit ihnen, sie haben sprechen gelernt. Ich schlängel mich durch die dampfende Masse, Blicke kreuzen sich, meine Lippen zucken zu einem triumphalen Lächeln. Schweiß, Wellenamplituden in der Luft, das Glühen drückt die Soße aus meinen Poren. Und für einen Moment ist die Ghibli-Unordnung in meinem Kopf sauber verräumt, in Kisten verpackt, Kondo-Style. Sparked Happiness. Im Flow sein, senden und empfangen ohne linguistisches Rauschen. Einmal ist Archimedes nackert durch die Stadt gerannt und hat immer wieder gerufen: Eureka, Eureka, Eureka! Der war vor einem kurzen Moment im Reinen mit sich. Befriedigt, stolz, schamlos. Ein Echsenmensch mit linsenförmigen, scharfzüngigen Pupillen streift durch die Nacht. Es klickert auf einer geraden Linie unter dem warmen Licht der Laterne entlang, allerweil heiß. Zwei Jugendliche auf BMX-Rädern fahren vorbei, blicken sich um den göttlichen Affront zu sehen, ihn glauben zu können, doch sie können nicht, noch nicht, sie haben noch nicht vom Baum gekostet. Allerweil so verdammt heiß. Es biegt ab, wippt beim Gehen leicht, es verändert seine Gestalt, bald Marder, bald Katze, bald Schlange. Die Schuhe klackern schmatzend auf dem Gehsteig, die Augen glühen, warm, grün, wie auch sonst. Das Echse hat kein Ziel, es will nur ein bisschen den Wind spüren, auf der Kleidung, auf der Haut, in Schuppen, im Schutz des Mondes. Selbstbewusst. Endlich frei, so heiß das Blut, heißer als erlaubt. Die ganze Welt klackert und schmatzt mit dem Echse in diebischer Verzückung durch die Nacht. Die Antwort kommt von oben. Du wirst immer mein geliebter Sohn bleiben, Sohnemann. Ist der Wert Pi dann überschritten, und das geht sehr schnell, dauert es wieder eine ganze Wellenlänge lang, bis dieser kurze Moment der Ruhe einkehrt. Dazwischen sind unendlich viele Punkte Chaos, Ungereimtheit und Hässlichkeit zu überwinden. Strich. Ein glänzendes Auto oder im richtigen Licht ein Schiff bremst neben der Echse ab, schnuppert und ruft ihr etwas zu. Es hat die Witterung aufgenommen. Ob die Echse denn mitwolle, vielleicht Shisha oder Disco, in die Dunkelheit, in die Kälte, nicht auszudenken, wohin sonst noch. Die Echse blockt ab, so gut sie kann, doch das Autoschiff bleibt weder stehen, noch fährt es weiter, es ruckelt neben der Echse her und will. Kalt. So verdammt kalt. Das Blut gefriert in den Adern, sie kann sich kaum noch bewegen, sie verwandelt sich in eine Nacktschnecke, dann in einen Schwanzlurch. Verdammt, Echsen sind doch Kaltblüter, der Mond soll gehen, die Sonne soll wiederkommen, die Nacht muss weg da, aus dem Weg, mach, dass es wieder heiß wird. Zur Not, denkt sich die Echse, muss ich meinen Schwanz abwerfen als Schutzmechanismus, als Ausweg. Würde das Auto sich dann nicht mehr aufbäumen und seine öligen, gummibereiften Arme und Beine nach mir ausstrecken? Endlich. Das Auto gibt auf und fährt weiter. Die Echse ist frei. Und die Echse verkriecht sich armlos und beinlos unter ihrer Infrarotlampe. Morgen soll es wieder heiß werden. Ach, übrigens, Mutter, ich wollte dir noch sagen, dass... Einmal benutzte Archimedes die vernichtende Kraft von Spiegeln und der Sonne, um Schiffe anzuzünden. Er hatte einen durchschlagenden Erfolg. Seine Erfindungen waren gut darin, seine Feinde zum Quengeln und Weinen zu bringen. Der liebe, böse Gott, hat er der Schlange die Arme und Beine abgerissen. Begründung? Könnt ihr euch das vorstellen? Weil halt. Typisch. Vorher war die Schlange eine ganz normale Echse, doch leider wachsen Echsen nur Schwänze nach, nicht Arme und Beine. Jetzt also Schlange. Aber woher weiß man schon, als was man am nächsten Morgen aufwacht? Die große Schlange verschlingt jeden Abend die Sonne und scheißt sie am Morgen wieder aus. Und trotzdem kommt am Morgen die Freude und am Abend der Ekel. Die Wellenlänge ist 24 Stunden und die Kurve lässt sich bis ins Unendliche genau vorhersagen. Immer auf der Kippe zwischen richtig und falsch. Zwischen synchron und aus dem Takt. Zwischen Sinus und Cosinus. Da steht ein Vieh am Spiegel und schaut hinein. Der Spiegel schaut zurück. Drecksvieh. Eins Mega-Cringe, das visceral und spürbar die Innereien zusammenzieht. Abneigung, das Innen gegenüber dem Außen. Body und Mind haben ein Problem. Datamosch in der Matrix. In zwei Sprachen mit sich sprechen, aber nur eine verstehen. Kein Feedback. Disconnect. Eine Out-of-Body-Experience, als wäre man verschleimt und verkrustet aus dem Nasenloch einer Kuh gepustet worden. Nur eine stoppelige Fliege. Der Bart wächst nach, der Weißpunkt verschiebt sich ins Kalte, um das Maul, die pleurodonten Zähne, den Kehlsack herunter, die Konturen verlaufen, hubbeln und beulen, sich ausschuppen, verwischen, die vorsichtig aufgemalte Balance verflüssigt sich, Zitronengesicht, Essigauge, die Schlangenlinie, eine Kurve, ein Haar, ein Riss, Schlag, Blitz, Spiegelschiffe, Feurio. Wir wurden von der Sonne angesteckt. Rette sich, wer kann, such deinen Schwanz, um ihn abwerfen zu können. Und wo ist der Mond? Du musst noch eine halbe Wellenlänge auf ihn warten, dann wird auch dieser Spiegel wieder ein klitzekleines bisschen kaltes Sonnenlicht auf dich werfen. In der Dämmerung wird Vieh wieder Pi und wir fangen nochmal von vorne an. Verzweifelt man selbst sein wollen? Verzweifelt nicht man selbst sein wollen, verzweifelt sich nicht bewusst zu sein, ein Selbst zu haben. Die Verzweiflung der Unendlichkeit, die Verzweiflung der Endlichkeit, die Verzweiflung der Möglichkeit sowie die Verzweiflung der Notwendigkeit. Verzweiflung als Default, nur Glaube als Ausweg. Natürlich. Das Absurde ist die Verzweiflung ohne Gott. Kierkegaard hatte wohl auch ein bisschen Angst. Wie wir alle mit 13 Jahren, oder? Oder? Das geht vorbei. It's just a phase, right? Fertig ist das Mondgesicht.